Team, ein Wind zum Wetter. Auf den Straßen und Bahnhöfen stehen jede grenzenlose Dummheit. Ist mein besten Willen nicht zu verstehen. Refugees, welcome! Hörten wir sie schreien. Denn Fachkräfte und Kulturbereiche sollten sie alle sein. Willkommen im Land des gelebten Wahnsinns. Willkommen im Land der Idiotie. Willkommen im Land der realen Lüge. Willkommen in Deutschland, in der Freiluftpsychiatrie. Willkommen im Land der realen Lüge.